Es war sehr schwierig, eine solche Zeitung zu finanzieren. Der Verkaufserlös alleine reichte nicht aus. Die Anzeigen waren gering, weil die Geschäftsleute die schwarzen Listen fürchteten, die die Nordamerikaner in Umlauf gebracht hatten. Was die Deutschen in Chile betrifft, so haben sie uns, bis auf einige ehrenvolle Ausnahmen, nicht geholfen. Sogar in der Zeit, als man noch glaubte, dass der Krieg gewonnen werden würde, hielten sie sich sehr zurück. Der Immigrantenkomplex nach fast 100 Jahren der Einwanderung in das Land beherrschte sie noch. Sie wagten nicht, die Regierenden anzugreifen, die durch ihr Streben und ihren ungezügelten Appetit, Reichtümer anzuhäufen, die Öffentlichkeit herausforderten. Außerdem verstanden sie nichts vom Narzissmus, noch weniger vom Hitlerismus, trotz der deutschen Schulen mit ihren Hitlerjungen und dem Ritual, das nur oberflächlich nachgeahmt wurde. Sie waren in ihrer Mehrheit Freimaurer und den Logen untertan, wie in Deutschland auch. Wenn dort Verrat geübt worden ist, umso mehr hier. Doch es war hier weniger der Fall, denn es gab Ausnahmen und unter diesen Leute, die sich voll einsetzten. Zur Kolonie Puyuhuapi im weit entfernten und ungastlichen Süden des Landes kam ein junger Deutscher, der dort eine hitlerische Zufluchtsstätte einrichten wollte und aus Deutschland die interessanteste Büchersammlung mitbrachte, die heute dort nicht mehr zu haben ist. Ich wurde Erbe jener Bibliothek, die ich zu hüten gedachte, für die jungen Kämpfer der Zukunft. Jener Deutsche zog in den Krieg und fiel als Flieger an der russischen Front. Die bedeutendste Hilfe bekamen wir von den echten Nazis der deutschen diplomatischen Vertretung. Mit diesen nahm ich Kontakt auf. Sie wurden unsere Kameraden, bereit, alles zu tun, damit unsere Zeitschrift weiter erscheinen könne. Durch ihre Vermittlung erhielt ich die Unterlagen über die Freimaurerei, die Rosenberg in Frankreich in den Archiven der Logen entdeckt hatte. Die Veröffentlichung dieser sensationellen Dokumente erfolgte in mehreren Ausgaben der Zeitung Das Neue Zeitalter. Jedoch erhielt ich nur das, was man veröffentlichen konnte. Es gab noch viel mehr, das nie enthüllt worden ist. Ein SS-Mann, der nach Chile gekommen und welcher Adjutant des Direktors der Reichskanzlei Hitlers gewesen war, erzählte mir, dass sein Chef ihm anvertraut hätte, was er in der privaten Ausstellung dieser freimaurerischen Dokumente, die Rosenberg entdeckt hatte, gesehen hat. Die Enthüllungen waren derart, dass sie ihn erschüttert hätten. Der Papst, die englischen Könige waren Freimaurer und gehorchten den Regeln der jüdischen Kabbala, die von den Zentralen der schwarzen Magie ausgeleitet wurden, die in Synagogen und anderen geheimen Orten errichtet waren. Derselbe SS-Mann berichtete, bei zwei Gelegenheiten dabei gewesen zu sein, als Hitler eine Siegesfeier über die Engländer verhinderte. Der Führer hielt die Engländer für eine Tragödie der weißen Rasse. Es geschah, als die Türkei den deutschen Truppen den Durchmarsch durch ihr Gebiet gestattete, um die Engländer im Balkan vernichtend zu schlagen, und als das Schlachtschiff Bismarck den englischen Flakkreuzer Hood versenkt hatte. Hitler fühlte auch die Vertreibung der Engländer aus Hongkong und Singapur durch die Japaner als eigene Niederlage. Hitler achtete und bewunderte Japan wegen seines Samurai-Ehrenkodex. Hätte es aber vorgezogen, Japan nicht als Alliierten zu haben, dessen bin ich sicher. Es ist Tatsache, dass die Japaner ihn verrieten, indem sie Russland nicht den Krieg erklärten, was ihm zum Siege verholfen hätte. Dagegen hat Hitler den Vereinigten Staaten von Amerika sofort nach Pearl Harbor den Krieg erklärt. Er ist seinen Alliierten bis zum Ende treu geblieben. Zu den Japanern sei bemerkt, dass diese die Tragödie nicht verstanden und ihr eigenes Spiel gespielt haben. Nach dem letzten Krieg verwandelten sie sich in solche Schädlinge für die Welt, wie es die Juden sind, indem sie alles mechanisierten und die gesamte Erde durch ihre Geschäfte mit verderblichen Materialien verschmutzten. Sie sind bis auf die Knochen verjudet. Von ihnen erhalten wir nicht die geringste Hilfe. Im Gegenteil, sie übersehen uns, obwohl wir sie bis zum Schluss unterstützten aus Treue zum Führer. Ich habe es immer gefühlt, dass die Japaner kein Interesse daran hatten, dass Hitler den Krieg gewinnt, ebenso wie die Spanier. Deshalb haben sie Russland auch nicht den Krieg erklärt, wie Franco es den Deutschen auch nicht gestattete, Gibraltar zu nehmen. In Bezug auf die Spanier erinnere ich mich an eine Unterhaltung, die ich eines Abends mit dem Ministerrat der Botschaft von Spanien jener Tage, Ramon Pastor, hatte, der nach einigen Jahren Direktor der Zeitung ABC von Madrid wurde. Botschafter in Chile war Torcuato Luca de Tena, Inhaber jener bedeutenden Zeitung. Pastor sagte zu mir: »Ich verstehe dich nicht. Du bist in jeder Hinsicht Spanier. Du müsstest doch zu uns gehören, die wir katholisch sind und nicht zu den Deutschen halten. Du bist zu sehr von den Ideen Hitlers eingenommen.« Er wollte sagen, von dem Heldentum Hitlers. Und so war es auch. Ich konnte weder zu den jesuitischen Spaniern noch zu ihrem verräterischen Caudillo gehören, der sich auf seinem Ehrenplatz befand dank der Hilfe der Deutschen und Italiener und trotzdem bereit gewesen ist, Juden aufzunehmen, ohne die Pflichten und die Ehre eines Alliierten zu erfüllen, ohne den Deutschen und Italienern zu helfen, den Krieg zu gewinnen.